Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen. Ihr hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der letzten Jubiläumsausgabe vor der Sommerpause. Folge Nummer 93. Mit schon wieder ausgetrennten Zimmern. Herr Mohrhardt. Hallo, Herr Brun. Hallo. Na? Ah, wie geht's denn so, Dennis? Wie geht's denn so? Ganz gut. Und selber? Ja, kommt ja immer auf die Einstellung an, ne? Einstellung ist positiv, ne? Einstellung muss gut sein. Auch gut, gibt gut mit Tavor eingestellt und danach schön Urlaub am Genfersee machen. Das ist das Medikament, was Barschel geschluckt hat, richtig? Eins der diversen Medikamente, die der. Mhm. So, jetzt kriegen wir wieder irgendwie ganz viele Nachrichten mit, das war Mord und der Mossad und so, ja komm, meinetwegen. Warst du eigentlich schon mal in Genf? War das überhaupt in Genf? Ich habe einfach nur Genfer See gesagt, aber Ich war am Genfer See, aber ich war nicht in Genf. Ich war in Lausanne. Das ist auf der anderen Seite von Französisch. Ja. Und du? Nö, ich war noch nie in der Schweiz, noch nie. Ach so. Ja. Das ist ja auch ein Drittstaat. Da gehe ich nicht hin. Ist Schengen aber. Schengen? Ja. Nein. Doch. Schweiz ist Schengen? Ja. Das ist Laber. Doch. Ja, ich dachte, das wäre so halb. Das wäre so ein. Also, doch, die sind in Schengen. Und. Wirklich? Ja, ja. Also, okay. Ja, noch nicht EU-Schengen-Mitglieder. Ja, EFTA. So. Und bei denen ist ja irgendwie jetzt demnächst wieder so eine Abstimmung über Zuwanderung, wie immer, so alle 3 Monate. Ja, ja. Und das Beste an der Schweiz ist ja, wenn die daraus was ändern sollten, die haben ja in ihren EU-Verträgen ja einen Guillotinen-Artikel drinstehen. Kündigen sie einen Vertrag, werden alle automatisch an anderen Verträgen gekündigt. Das ist schon ein gutes Ding, was die EU, was die EU da reinverhandelt hat, um die Schweiz. Die haben ja nur Pest oder Cholera. Die können. Oh, das wusste ich gar nicht, aber ich kenne diese europäische Haltung, kenne ich die man ja auch den Norwegern immer entgegenbringt. Ja. Kinder, ihr hattet jetzt mehrfach die Gelegenheit beizutreten, wenn ihr nicht wollt, dann ist das halt so. Ja. Ja. Ja, lustig. Ich hätte immer gedacht, die würden das irgendwie nur teilweise anerkennen und anwenden oder so. Das war mir wirklich unbekannt tatsächlich. Nee, die hatten aber eine Ausnahmeregelung. Die durften ja Mitbürgerinnen aus Osteuropa diskriminieren nochmal zusätzlich für ein paar Monate. Ja, komm, das ist ja. Aber dann ist die Regelung ausgelaufen. Jetzt ist voll Schengen und zwar Reise, Arbeits, Kapitalfreiheitsgedöns, alles. So. Tja. Also aber abstimmen dürfen sie nicht. Ja, okay. Ha. Ja, aber davon Schweizer hier auch nicht. Ja, Geld bezahlen müssen sie trotzdem. Nee, ich meine, abstimmen dürfen sie nicht in der EU, aber so. Geld bezahlen müssen sie trotzdem. Das ist einfach ihre eigene Idiotie. Ja, ja. Also, das ist halt wie bei Norwegen. Die könnten einfach eintreten, es würde sich nichts für die ändern. Ja, so gut wie nicht, ne? So. Schon. Ja, aber der Geltungsbereich des EuGH ist vorhanden. Sie müssen EU-Recht anwenden. Sie sparen sich halt. Also, ich glaube, die Schweiz passt doch auch ganz seit ihre Gesetze an, Richtlinien an, oder? 100 pro. Keine Ahnung. Nicht überall, würde ich meinen. Aber alles, was so wirtschaftlich ist, so Justizzusammenarbeit ist eh sowieso. Ja, so ein bisschen so eine Angleichung. Aber jetzt reden wir schon wieder über die Schweiz, dabei wollten wir noch kurz über Uwe Barschel reden. Ach so. Wie ist denn da eigentlich, ist das eigentlich bekannt, wie der eigentlich aus Schleswig-Holstein nach Genf gekommen ist? Was hat der denn gemacht? Ich glaube mit dem Flugzeug. Ach so. Ich glaube mit dem Flugzeug, ja. Nee, da gibt's auch diverse Dokus und so und ich habe nie gesehen. So ein paar YouTube-Abende. Ja, musst mal gucken. Den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, habe ich vielleicht auch in der Doku gefunden. Viel vom LKW. Und dann direkt ins Soundboard. Da kann man ja. Auch nicht, also ist halt manchmal so. Ah. Und was ich da sehr, sehr interessant fand, wenn man, also einfach mal YouTube suchen, findest du ein paar gute Dokus, die du auch mal so in einer Dreiviertelstunde weggucken kannst, um so einen ersten Eindruck von der ganzen Barschel-Affäre auch zu bekommen vorher. Was ich da sehr interessant finde, ist etwas, das war ein Riesending damals. Und aufgrund der sozusagen vielen Medien, die wir derzeit konsumieren können und wir sind ja auch so nah an die Welt gerutscht, wie wir es noch nie waren und so weiter und so fort, sind solche Dinge wie in so einem kleinen Bundesland, das ist ja vollkommen explodiert und war bundesweit wochenlang Thema, das fällt fast raus. Das wirkt fast so Nachrichten oder kleinere Skandale aus Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder anderen Bundesländern, das wirkt fast provinziell, wenn man sowas heutzutage sieht, ne? Und geht halt so einfach in diesem Medienbums, dann halt denkt man so, oh ja, Nachricht ist so interessant und in 3 Tagen ist sie wieder vorbei. Das finde ich echt erstaunlich, wie stark sich das geändert hat. Und das ist jetzt keine 35 Jahre her. Ne? Das ist zwar schon eine lange Zeit, aber jetzt, ich sag mal, könnte länger sein. So. Ja. Ich finde das total krass. Ich habe dir nicht zugehört gerade, merke ich gerade. Warum? Ich war im Schengen-Artikel noch in der Wikipedia abgelenkt und ich habe den Anfang deines Aussage nicht mitbekommen und ich weiß jetzt nicht und ich habe also die Hälfte mitbekommen und jetzt sage ich dir, was ich verstanden habe. Warte, sage ich dir, was ich verstanden habe. Okay, alles klar. Ich habe verstanden, Niedersachsen wirkt provinziell und Skandale und was ich nicht rausgefunden habe, jetzt was du meinst, ist, dass das war ja riesig und seitdem Skandale sind jetzt nicht mehr so groß aus der Ecke oder erst damit werden auch Skandale aus dieser Ecke plötzlich relevant für den Mediendiskurs. Das habe ich nicht mitbekommen. Nein, damals war das völlig relevant. 87 ist er gestorben. Ja. Während, ich glaube auch die Barschel-Affäre war auch 87, meint. Das war kurz bevor er dann auch tatsächlich Barschel-Affäre, genau, 87. und das war halt ein Riesending, diese Barschel-Affäre und dann später auch sein Tod. So, und das war nur in so einem kleinen Bundesland, ja. Aha. Und heutzutage würde das total untergehen, selbst wenn sowas passieren würde. Das wäre einfach nur eine Nachricht von vielen. Ach so, ja, und definitiv. Ja, und das war halt, obwohl das halt keine 35 Jahre her ist, wollte ich sagen, nicht mal 33 Jahre her ist, geht das total unter. Oder das hat sich total geändert. Und das finde ich so krass. Das finde ich total krass. Ich meine, da war ich zwar noch nicht auf der Welt so, aber woran ich mich noch erinnern kann, auf der Suche nach guten Einspielern. Moment, wann ist der Barschel gestorben? 87. Ja. Du bist 88 geboren, oder? Ja, genau. Ach so. Bist du lebt in dir der Geist von Uwe Barschel? Das könnte sein. Ich bin ziemlich genau 9 Monate nach seinem Tod zur Welt gekommen. Er ist am 11. Oktober 87 gestorben und ich bin am 17. Juli 88 geboren. Ja. Und rate mal, nee, was heißt, musst du gar nicht raten, du weißt ja, in welchem Bundesland ich geboren bin. Ja. Dim, dim, dim. Jetzt guck mal an. Eieieiei. Ja, ist, aber ich hab bis heute, ich muss Fall mal. Für Galileo Mystery hier. Galileo Mystery, ja. Oder vielleicht sollten wir auch, vielleicht könnten wir das ja mal jetzt schon mal probieren und mal versuchen, ich könnte mal ein bisschen was beschwören oder so. Ich probiere mal was aus. Nebus Anatos Kampa, Iagash, Iasage. Nee, passiert aber nichts. Ja, meine Löffel sind verbogen. Was passiert nichts. Vielleicht war es nicht doll genug. Und vielleicht brauchen wir auch Hilfe. Vielleicht geht's nicht alleine. Nebus Anatos Kampa, Iagash, Iasage. Iagash, Iasage. Iakanalomani. Iakamaoninari. Yash, Iamakali. Yash, Iamakari. Nee, Hat sie aber nicht? Nee. Tut sie nichts. Naja, vielleicht hat es, müssen wir, na, mal gucken. Müssen wir anders beschwören oder so. Das hat sich, aber ich hab, so, das ist der erste Punkt. So, das war damals ganz anders und viel größer. Ach so. Und ich habe viel YouTube geguckt jetzt die letzten Tage, auch wieder um lustige, nicht nur, aber auch um lustige Einspieler zu finden. Und weißt du, auf welche Sendung ich gestoßen bin? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. Ja, und ich werde dir mit dieser Sendung begründen können, mit dieser Sendung alleine, dass früher alles besser war. Alles. Alfredissimo. Oh, kennst du da die Folge Cybersex? Was? Du, wovon redest du gerade? Alfredissimo. Ja, das ist diese von hier mit dem Dingsi. Kochsendung von und mit Alfred Biolek. Ach so, ich weiß ja, das mit seiner Talkshow, die er davor noch hatte. Und zwar gab es, er hatte davor schon mal noch eine Talkshow gehabt und da gab es eine Folge zum Thema Cybersex. Und da hat er halt zwei Probanden gehabt, die so einen Vollkörperanzug sich angezogen haben. Nachmittagsprogramm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, by the way. Und dann hatten die Cybersex im Fernsehen, live. Und da hat er alles vibriert und motorisiert an diesen Ganzkörperanzügen. Irgendwann Anfang der 90er Jahre. Ja, es gab Boulevard Bio und... Das war vielleicht das. Und vorher gab es Bios Bahnhof, das war aber eine Musikshow, glaube ich. Ja. So. Aber ja, der hatte eine Popshow. Ja. Genau, Alfredissimo, die lief von 94 bis 2007 tatsächlich. Wann 30 lief die Minuten denn im Fernsehen immer? Und Prominente haben dort gekocht. Naja, es lief halt irgendwann im WDR und ab 94, lese ich hier gerade, lief es auch im Ersten. Und ich kann mich, also dann ab Dezember 94 wahrscheinlich. Aber um welche Uhrzeit und wann, welcher Tag? Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, war das so sonntags nachmittags. Oder Sonntag, früher Vormittag oder so. Und diese, und davon musst du dir mal eine ganze Folge geben. Es ist super ruhig, ja, und super entspanntes Fernsehen. Okay. Dir wird nichts aufgezwungen. Es ist nicht schnell produziert und laut und bunt. Allein schon die Melodie, das Intro, die Intro-Melodie ist super beruhigend. Und dann wird da auch nicht groß erklärt mit hier, ja, guten Tag, bla bla, und heute mein Gast und hier habe ich noch einen Einspieler vorbereitet. Nein. Alfred Biolek steht in der Küche, neben ihm sein prominenter Gast. Und dann fangen die auch nicht groß an, sondern die kochen einfach und dabei unterhalten sich so ein bisschen. Ja. So. Und das ist so ruhig. Und ich kann mich erinnern, das früher durchaus ab und zu geguckt zu haben, auch mit meiner Mutter, aber auch alleine. Und ich weiß noch, was das für Tage waren. Die waren ruhig. Das hat man geschaut, wenn nichts los war, wenn draußen das Wetter vielleicht auch nicht ganz so gut war. Es war irgendwie Langeweile, so in den Sommerferien oder so. On Demand gab's ja nichts. So, Gameboy hat man die 5 Spiele, die man hatte, schon 1000 Mal gespielt. Und dann hat man das, dann lief das halt, hat man im Fernsehen geguckt oder musste ja gucken, was kam. Und es war so wunderschön ruhig. Im Hintergrund rauschen fast schon die Birken, wenn ich darüber nachdenke. Und sowas. Freitagnachmittags lief das, laut Wikipedia. Soweit, Freitagnachmittags. Soweit im WDR oder in der ARD? In der ARD. Ja, guck, dann war das tatsächlich eine Ferienerinnerung von mir. Und dann samstags. Ah ja, gut, dann kann es auch sein, dass ja, aber es ist auch dieselbe Zeit, das ist auch dieselbe Zeit, als noch Jürgen Fliege im Ersten lief. Alter, ich sehe gerade, in der Wikipedia gibt es, nee, nicht Jürgen Fliege, sondern in der die Wikipedia. Ganze Liste. Ja. Ja. Und alle, die da waren. Und das Gericht. Wahnsinn. Die Gerichte beide. Die haben 2 Gerichte gekocht. Gott, ey. Naja, einmal hat hier, genau, also ein Biolek hat ein Gericht gekocht und der Gast hat immer ein Gericht gekocht. Ja. Hier, 8. Januar 99, James Last, gespicktes Rinderfilet mit Speck und Knoblauch. Ah. Es gibt eine legendäre Folge mit Dirk Bach. Und Dirk Bach war sogar 2-mal da, sehe ich gerade. Einmal hat er Pizza mit Birnen und Gorgonzola gemacht, das war 2005. Und 96, das ist die legendäre Folge. Chili con Carne mit Hackfleisch, mexikanischen Bohnen aus verschiedenen Konserven, Würzmischung aus der Tüte und Fertigsoßen. Und in dieses Chili con Carne hat er Ananas gepackt. Und Alfred Biolek hat ja immer zu allem gesagt, hat nie gesagt, dass irgendwas scheiße schmeckt, weil es war immer alles lecker und alles war so, gemacht? Ich weiß es nicht, ich habe es ewig nicht gesehen. Es gibt's auf YouTube. Ja, natürlich die ganze Folge. Auf YouTube. Das würde mich auch. Oh, 8. März 96. Hannelore Kohl kocht pfälzischen Saumagen. Natürlich. Ah, Fernsehen. Das war alles. Wir waren damals noch so unschuldig alle. Ja, und hier auch, guck mal, Campino und Kuddel. Rumpsteak natürlich mit Altbiersoße, weil sie aus Düsseldorf kommen. 96. Wahnsinn. Die meisten sagen mir nichts. Der stehen. Oh, schon viele. Hier, die Wildecker Herzbuben. Ja, Joschka Fischer hat mal Spätzle gekocht dort. So, wir können mal wild irgendwas rausgreifen. Was gibt's hier denn noch so? Bernhard Brink war 2006 zu Gast. Kalbgeschnetzeltes aus dem Wiener Topf. Römertopf. Ich lese gerade noch mit Sarah Wiener und bin, Okay, Eva Herrmann hat Spaghetti mit Tomaten-Kartensoße gekocht. Siehst du? Das ist aber ein einfältiges Gericht. Naja. Also. Okay, also man sieht ja, die ganzen Gerichte sind schon eher rustikaler Deutsch. Als Fettes Brot 99 war, gab es Falafel mit Sesamsoße. Das muss den einen oder anderen ARD-Zuschauer, Zuschauerin aus den Socken gehauen haben damals. Ja, aber auch Bio hat querbeet alles Mögliche gekocht. Ja, das stimmt. Der war auch schon immer sehr breit. Auch Hertha Däubler Gmelin, Maultaschen mit Kartoffelsalat. Ich habe ja im sie hat ja die, also als sie Justizministerin war, ja, ist die Zivilprozessordnung reformiert worden. Oh Gott. Das unter anderem ist die trockenste Überleitung. Ja, Moment, hör mal zu. Und unter anderem wurde etwas eingeführt, erstmal kamen so Sachen wie Mediation und sowas ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Und es neu eingeführt wurde in der ZPO damals, zur großen Reform, eine sogenannte Güteverhandlung, die immer stattzufinden hat. Immer. Jedes Mal findet eine Güteverhandlung statt. Wir streiten uns. Ich sag, du hast mein Fahrrad gekauft. Wir haben 200 Euro ausgemacht. Du überweist mir nur 100 Euro. Ich sag, du schuldest mir 100 Euro. Du sagst, nö, die anderen 100 Euro habe ich dir gegeben. Dann sag ich, nee, stimmt doch gar nicht. Also hast du bar bezahlt. Nee, stimmt doch gar nicht. Hier habe ich eine Quittung. Ich sag, die ist gefälscht und keine Ahnung. So, wir streiten uns. Es muss immer eine Güteverhandlung stattfinden, in dem Richterin oder Richter sagt, pass mal auf, Kinder. Das ist hier alles ziemlich undurchsichtig. Zahl doch einfach nochmal 30 Euro. So. Teilt euch hier irgendwie eure Kosten und dann geht nach Hause. Das lohnt doch gar nicht, darüber zu streiten. Das ein riesengroßer Affront für altgediente Zivilrichterinnen und Zivilrichter. Ich war im Jahr 2008, habe ich ein Praktikum am Amtsgericht Aurich gemacht. Und ich war bei einem Richter, Dr. Tosch. Dr. Tosch stand kurz vor seiner Pensionierung, ein halbes Jahr später ist er in Pension gegangen und ich habe meine erste Woche dieses vierwöchigen Praktikums bei ihm verbracht. Und mir wurde schon gesagt, Dr. Tosch, der ist ein bisschen speziell, wurde gesagt. Der war tatsächlich ganz gut, aber der war auch wirklich speziell. Er hatte keinen, das war 2008, ja, er hatte keinen Computer in seinem Arbeitszimmer. Er hat erst seit zwei Jahren oder so hat er zu dem Zeitpunkt ein Telefon da. Er hat sich auch standhaft bis ins neue Jahrtausend geweigert, auf Band zu diktieren. Vorher hat er immer Beschlüsse und Urteile diktiert. Und dann hat jemand geschrieben. Die anderen, wenn ich es richtig verstanden habe, hatten die anderen auch Geschäftsstellenanteile abgegeben, damit sozusagen das bewältigt werden konnte, was andere halt selber machen würden. Ja. Und er hat Beschlüsse und Urteile und so unterschrieben mit so einer Feder und einem Tintenfass. Gott. Und hat das dann so trocken gerollt. Oh Gott. Ja, da denkt man sich, der war so richtig aus der Zeit gefallen. Das war echt krass. Der war dann schon zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre aus der Zeit gefallen. Der war, nee, 20 Jahre, nee. Auch Ende der 80er gab's, glaube ich, von denen nicht mehr so viele. Ja? Ja. Schon noch einige, aber nicht mehr so viele. Hat, wie ich finde, ich hatte ja noch keine Ahnung von irgendwas damals, also irgendwie zweites Semester oder so war ich, keine Ahnung, drittes vielleicht. zweites Semester muss gewesen sein. Hat aber mir ein bisschen was beigebracht und so, das war tatsächlich ganz gut, auch ein paar so Sachen gezeigt, die man sonst nicht zu Gesicht bekam. Hat so alte Grundbuchauszüge für mich mir mal gezeigt, die ganz interessant waren, wo noch so alte Lasten drin standen, wie irgendwie zu jedem dritten vollen Monde 2 Säcke Hafer oder so. Was schon, naja, Grundbücher, die sind halt ewig alt. Ja. Ja. Und das war schon ganz cool, aber der war halt ein bisschen eigenartig und unter anderem sprach er dann von Mediation. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Und dann sagte er zu mir, Mediation, Computer übrigens auch, aber er hatte auch so eine ganz ordinäre Stimme, so komische, Herr Brun, so hat er gesprochen. Mediation ist Teufelswerk. Immer wenn die ganzen Referendare nach Oldenburg zu diesen Mediationskursen gehen, muss ich die wochenlang wieder zurechtbiegen. Das hat er gesagt und dann hat er über die Güteverhandlung gesprochen. Güteverhandlung, noch so ein moderner Unsinn, den kein Mensch braucht. Ich muss es aber machen. Und dann hat er gesagt, wollen Sie irgendwie sich mit jemandem gütlich einigen, der Sie bezichtigt, ihn betrogen zu haben oder so? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, ganz genau. Das haben wir der ehemaligen Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin zu verdanken. Das hat er gesagt. Herr Dr. Tosch. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Dr. Tosch könnte gut sein. Aurig. Mal schauen. Ach nee, man findet seinen Namen nur über so eine Männerrechtler-Webseite. Er hat Zivilsachen ja gemacht, klar. Genau, hier kennst du bestimmt. Väternotruf.de. Oh Gott, nee, kenne ich nicht, aber ich kann es mir schon denken. Ja. Da werden so alle möglichen Richter, wird über alle Richter von allen möglichen Gerichten und Richterinnen werden sozusagen Daten gesammelt, die man so finden konnte. Gott. Ja. Um derer habhaft zu werden, falls sie eine falsche Entscheidung treffen. Wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann gibt man doch den Rechtsweg einfach ein, weil man das Gefühl hat, dass eine hier beim Väternotruf wird man ja schlecht behandelt, weil man ein Mann ist, Dennis. Ja, zu Recht. Also ohne jetzt meinem Geschlecht näher treten zu wollen, zu Recht. So. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ich werde diese Webseite sofort zumachen. So, also, das war Dr. Tosch, das war Hertha Däubler-Gmelin, das war Alfred Biolek. Wie kam er da jetzt eigentlich drauf? Naja, egal. Uwe Barschel. Ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Und Alfredissimo, da war die Welt einfach tatsächlich besser. Ich bin der festen Überzeugung, da war die Welt besser. Da war nämlich einfach mal Ruhe. Da war einfach mal Ruhe. Die letzte Sendung war mit Ali Schwarzer, Ausland mit Avocado-Mango-Salat. Danach war einfach vorbei. Danach, das war einfach kaputt. Ja, aber ich glaube, Alfred Biolek geht's auch gesundheitlich nicht so gut. Und damals auch schon nicht. Der lebt der noch? Ja. Ah, tatsächlich, der lebt. Gerade mit Erschrecken festgestellt. Aber kennst du seine Internet-Stories? Also seine E-Mails? Also wenn du Alfred Biolek eine E-Mail schreibst, dann druckt das seine Sekretärin aus, macht eine Notiz drauf, schickst es per Fax an seine Hausadresse irgendwo anders in Deutschland. Er antwortet, faxt das wieder zurück und die Sekretärin tippt das ab und schickt das E-Mail raus. So. Echt? Ja. Krass. Hat er mal im Interview erzählt. Und ich neige dazu, irgendwann mir einfach, wenn ich mal wirklich viel, viel Kohle haben sollte, irgendwann, falls das mal passieren sollte, Euro-Jackpot oder so, dann stelle ich mir jemanden ein, der druckt meine E-Mails aus, schickt sie mir per Fax und ich werde sie per Fax beantworten. Einfach, weil ich es kann. Weil man muss ja sich so eine Kauzigkeit anlegen. Ich finde, du kannst ja klar, kannst du dir einmal die Zähne neu machen lassen, also neureicher. Dann hast du schön weißen, strahlende Zähne und alle wissen, ja, der hat im Lotto gewonnen. So. Oder weiß ich nicht, wurde adoptiert von einem Prinzen. Also mit Trainer bei Liverpool. Genau, Trainer bei Liverpool. Aber das ist ja nur einmal. Aber so ein Sekretär oder eine Sekretärin, die halt deine E-Mails dir faxt und du faxst sie zurück, die Antworten zurück, Das ist nachhaltig. Das beeindruckt die Leute. Ja, ich finde, du hast nicht ganz Unrecht. Ich glaube, da ist durchaus, ich überlege gerade, was ich mir, ich kann da mal so ein bisschen überlegen, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein im Laufe der Sendung, was ich mir angewöhnen würde. Aber wollen wir jetzt mal einleiten, Dennis? Du hast hier pickepacke voll Dinge mitgebracht. Und ich, Dennis, was hab ich? Nix. Ja, spezifischer? Gar nichts? Ne? Noch spezifischer? 0, gar nichts? Nee. Ich hab Urlaub. Ich hab mal wieder Urlaub, Dennis, es ist soweit. Wie oft hat man in diesen Minen in Urlaub? Naja, manchmal ist halt zu heiß, ne? Wenn die Witzemaschinerie heiß läuft. Ah. Dann müssen alle aus Gesundheitsschutzmaßnahmen werden nach Hause geschickt. Und das war zweimal der Fall. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder mal 2 Wochen wohlverdienter Sommerurlaub. Dabei mag ich gar nicht im Sommer Urlaub nehmen. Geht aber nicht anders. Ach so. Na gut. Ja, ich habe Themen. Also und zwar, ich fasse mal die letzten Tage jetzt mal zusammen. Erstens. Ich hoffe, du hast die Mehrwertsteuersenkung ordentlich in Erasco-Dosen mit Eimerchen investiert, weil man kriegt jetzt einfach 2,5% mehr Erasco. Das ist schon was? Ich habe tatsächlich keine Erasco-Dosen mit Eimerchen gekauft. Ah, schade. Habe ich nicht gemacht, ja. Gibt's offen, ehrlich zu. Kann man direkt im Laden umfüllen. Kann man auch direkt so auf den Gaskocher stellen draußen. Ja, das ist ja verantwortungsvoll. Du sollst ja die Dose nicht, die geschlossene Dose auf den Gaskocher stellen, sondern für schön. Ja, eben, genau. So. Schön vorher in den Eimer umkippen. Ja. Mm. Die andere Sache, die wir jetzt hier bejubeln können, ist, die Grundrente ist eigentlich da. Die kommt. Ja, stimmt. So. Aber mit hier Prüfung. Gehaltsprüfung. Ja. Vermögensprüfung. Gott, alles dabei. Ja, schaffen wir ab noch. Soll sich die Ziele. Es ist dieses alberne Genöle von dieser ominösen Zahnarztgattin. Ja, wovon es ja auch so viele gibt. Ja. Und überhaupt, die wählen doch CDU, das ist doch, soll den Leuten dankbar sein. Aber immerhin, das muss man schon mal sagen, immerhin hat man sich darauf einigen können, da einfach einen automatischen Abgleich durchzuführen. Und das nicht erst sich langwierig erklären zu müssen, sondern es wird einfach abgeglichen mit den Daten, die da sind und fertig. Alles andere hätte ich wirklich, dann weiß ich nicht, da wäre ich irgendwie, das hätte ich absolut nicht mehr verstanden. Ja. Was bedeutet denn Grundrente, Dennis? Naja, Grundrente bedeutet, dass wenn du 45 Berufsjahre hattest und quasi 45 Jahre in die Versicherungsjahre heißt das? Versicherungsjahre, ja, quasi geleistet hast, dann kriegst du eine garantierte Rente. So, und zwar, wenn du 33 Jahre davon gearbeitet hast. Genau. Oder, oder, warte mal. Ich glaube, auch Kindererziehungszeiten werden auch weitergegeben. Ja, aber worum es darum geht, ist halt einfach, wenn du halt ausgebeutet wurdest in deinen 45 Jahren und sehr wenig Lohn bekommen hast, hast du natürlich auch sehr wenig in die Rente eingezahlt. Aber du hast 45 Jahre oder 33 Jahre malochert. Und das kann man mal anerkennen und dann kann man dir ein bisschen mehr als nur die Grundsicherung zahlen. Weil ich finde, das ist der Gedanke, es wird mehr gezahlt als die Grundsicherung, damit man etwas hat, wo man nicht mehr noch groß beantragen muss und betteln muss und hat erstmal ein bisschen was, das wird im Zweifel nicht zum Leben reichen und du musst noch Sachen dazu beantragen, aber deine Miete ist bezahlt und was zu essen ist bezahlt für den Monat. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Das soll keinem passieren, das nur dafür auch nochmal zum Amt zu rennen am Ende eines Arbeitslebens. Ja. So, es ist einfach würdevoll. So. Das ist eigentlich da, also es kommt ab 2021, war aber. Wurde aber erkauft. Inwiefern? Naja, dafür, das ist jetzt der Kompromiss, dafür kommt die sozusagen Börsenhandelssteuer, die für Deutschland vorgesehen war, kommt erstmal nicht. Ja, okay. So, das ist. Weil ja die ganzen Teufelsaktionäre, ja. Das, die ganzen Teufelsaktionäre, dann, nee, gar nicht wahr. Jetzt habe ich versucht, einen falschen Take aufzumachen. Unsinn, nicht die Teufelsaktionäre, sondern die ganzen armen Kleinsparer. Ja. Die wären ja absolut geschröpft worden. Ja, klar. Dieser Steuer. Weil die handeln so viel. Ja. Die handeln so viel. Ja. Dass denen die paar Cent, wirklich schmerzen würden. Es ist Corona, weißt du das? Weißt du, was mein Aktienportfolio macht? 10 fucking Prozent plus. Echt? Ja. Warum? Weil die Börse ein kapitalistisches Moloch ist. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Warum schämst du dich? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, also es ist auch schon irgendwie, also weiß ich nicht, irgendwie, wenn du Millionen Arbeitslose hast, was in Deutschland ein bisschen eingeschränkter ist, aber trotzdem. Und ich mache Rendite gerade in einer Wirtschaftskrise? Natürlich ist die Rendite nur virtuell, weil ich cash die ja nicht. Meinst du jetzt, aber ich dachte, du hättest, oder ist das nicht, das ist dein normaler, ich dachte, das wäre dein hier, ich dachte, das wäre dein Ökofonds, oder ist das dein normaler anderer Fonds? Na warte, ich kann ja sagen, also ich habe ja hier mein Programm, so, Depot. Da habe ich zum Beispiel meine MSCI World ETFs. Also das ist so eine, vor allem USA, aber bunt gemischt, 4,9%. DAX 10,09%. Und meine Technologie 9,49%. So. Der DAX rettet mich gerade tatsächlich. Ja, und also dementsprechend bin ich ja ein wenig, fühle ich mich schlecht, dass da scheinbar sich mein Vermögen mehrt. Ja, ich bin immer hin und her gerissen bei sowas. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und würde das auch tun, aber andererseits ist es irgendwie so, du bist halt wirklich Kleinsparer und du bist halt nicht das Problem. Du bist zwar auch nicht Teil der Lösung, aber aber ich glaube nicht, dass sozusagen man so sehr den Fokus auf Leute wie dich und du selber auch nicht so sehr den Fokus auf Leute Sparer wie dich legen solltest, sondern den Hebel woanders ansetzen müsste. Das ist so, als wenn, also was ich, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, ich kaufe zum Beispiel auch bis auf Smarties keine Nestle-Produkte. Ja. Haben wir schon öfter gehabt. Ich würde jetzt aber nie Leute verurteilen, die sagen, ich kaufe Nestle-Produkte, ist mir scheißegal, denn ich weiß nicht, finde die irgendwie gut oder so. Das kann ich schon verstehen. Ich finde das auch in Ordnung, weil eigentlich kann man einzelne Leute zu bestrafen für ihr Verhalten, ist eigentlich immer komplett bescheuert. Man muss die Regeln ändern, wenn man irgendwas strukturell nicht will. Natürlich gibt es auch solche Sachen wie Anstand und Moral und nicht alles, was man machen darf, ist auch vernünftig und gut. Dem Grunde nach zu sehr auf Einzelne einzuhacken, finde ich immer dumm. Deshalb finde ich, du musst dich nicht sonderlich schlecht fühlen. Ja. Du musst dich natürlich schlecht fühlen, weil du weiß bist, in Mitteleuropa wohnst und überhaupt so viel Geld hast, dass du sparen kannst. Aber ich ist ja ganz klar. Ich habe einen polnischen Migrationshintergrund. Das ist auf meiner Malus-Seite, bitte. Ist das ein Malus oder ein Bonus? Also, je nachdem, wie du fragst. Ich bin ja trotzdem weiß. Aber ich will dieses Fass nicht aufmachen, weil ich weiß, dass ich dafür Ärger bekomme. Dennis, das stimmt doch gar nicht. Wir haben, also Woke, das Musical, ja. Gab so gut wie kein negatives Feedback. Das stimmt. Das Ding ist ja, es ist ja so zwiespältig. Also es gibt ja, hier in Deutschland ist es oft so, oder es ist in bestimmten Kreisen auf Twitter, Antislawismus, also die Feindlichkeit gegenüber Menschen aus Osteuropa, davon bin ich nicht so arg betroffen. Das hat sich gelegt. Ich habe A, den Vorteil, dass ich einen ziemlich deutschen Nachnamen habe, per Zufall. Das stimmt. Ja. So. Also österreichisch schon ganz genau. Das befreit in Deutschland schon viel, wenn man aus Österreich klingt. Ja. Und angeschlossener deutscher Nachname. Deswegen war ich davon nie betroffen, aber meine Mutter zum Beispiel, die hatte einen polnischen Vornamen, die hatte eindeutig auf ihren Papieren Geburtsort Polen, die hatte keine leichte Zeit, als sie herkam und gerade von Behörden war der strukturelle Rassismus schon ziemlich krass was dafür sorgt, dass sie sich ihren Vornamen eingedeutscht hat und dann kriegst du auf Twitter erzählt so ein bisschen so, naja, das zählt ja nicht, sie ist ja weiß. Dann bin ich ein wenig eingeschnappt, ehrlich gesagt. Aber das Fass wollte ich gar nicht aufmachen. Jetzt hast du es aber aufgemacht. Ja, ich weiß. Wie groß darf man denn sein, bis man wieder diskriminiert wird? Das ist auch eine gute Frage, finde ich. Das ist nämlich gar nicht so einfach. wie groß bist du eigentlich nochmal? 1,88 Meter. Ja, das ist normal. Das hört sich nach normativer Normalgesellschaft an. Ja, denkt man. Ich habe aber oft den Eindruck, die Welt ist nur für Menschen bis 1,80 gemacht. Sag ich dir ganz ehrlich. Sag ich dir, wie es ist. Viele gibt es einfach Sachen, wo man sagt, nee, 1,88 ist schon ein bisschen, das ist jetzt ja nicht, ich bin jetzt ja nicht riesig oder nee. So. Das ist ja Quatsch. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, die Welt ist für kleinere Menschen gemacht. Außerdem bin ich Linkshänder. Linkshänder, Dennis. Ja. Ich werde quasi strukturell immer, sogar, also wenn ich die Tür verlasse, gehe ich in eine für mich todgefährliche Welt. Wir reden hier von Rechtsverkehr. Damit geht schon mal los. Ja. An dem du gezwungen bist, teilzunehmen, ich weiß. Ja, wenn ich eine Apple Watch hätte und sie für Linkshänder üblich an der rechten Hand tragen würde, ja, wäre die Krone auf der falschen Seite. Das stimmt. Also, man müsste es umdrehen. Ja. Kann man aber nicht. Ja. So. Und jetzt, Dennis? Nix. Weil ich finde auch die Grafik nicht. Es gab auf Twitter, man weiß halt nie, ob es ironisch oder nicht war oder ernst gemeint. Das ist immer schwierig bei der Ecke. Gab so eine Liste, wo man plus minus rechnen konnte. Da war tatsächlich auch Linkshänder dabei. Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist schon mal ein totaler Fortschritt. Ja, ich glaube, man kann das eigentlich ganz kurz fassen. Und da gibt's die ganz einfache Regeln. Hört alle miteinander auf. Irgendwelche Probleme, die man hat oder die Gesellschaft hat mit euch, gegeneinander abzuwägen. Und irgendwie eine Rangliste zu erstellen. Man wiegt nicht das eine Übel mit dem anderen Übel auf. Das führt zu gar nichts. Alle sind nebeneinander gleichberechtigt, in irgendeiner Form gearscht. Klar trifft es einige mehr als andere. Und da könnte man, wenn man soweit ist, mal darüber zu reden, wenn wir irgendwie in einer Situation kämen, wo wir sagen können, wir können jetzt entweder Problem A lösen oder Problem B, dann kann man sich tatsächlich das mal vergleichend anschauen. Aber ansonsten geht's doch einfach nur darum, wir finden das scheiße, dass es so ist, dass A so ist, wie es ist und B so ist, wie es ist. Und da jetzt auch noch zu sagen, ja, nee, aber B kann ich nicht scheiße finden, weil übrigens, ich habe hier irgendwie BA, da fehlt nämlich auch noch irgendwie eine Stoffwechselerkrankung und nehme keine Haare unter den Arm oder so. Dabei wissen wir alten Marxisten, alles nur Nebenwiderspruch, wenn der Hauptwiderspruch gelöst ist. So, super, hier, toll, da stehe ich auf. Da stehe ich auf und muss klatschen, ganz ehrlich. Apropos Moral, wollen wir kurz über Sigmar Gabriel reden? Ja, sehr gerne reden wir über Sigmar Gabriel, denn dafür bin ich doch gerne. Sigmar Gabriel hat diesen schönen Satz gesagt, für normale Menschen sind 10.000 Euro viel Geld, aber in der Branche ist es kein besonders hoher Betrag. Ich bin kein Politiker mehr. Wie korrupt ist dieser Mann eigentlich? Aber Dennis, hast du nicht auch gelesen, was er noch gesagt hat? Naja, dann haben wir hier schon solche Cool-Down-Phasen, wo man als Politiker nichts machen darf und dann wartet man die ab und danach ist man trotzdem immer noch Politiker. Ja. Dennis, was ist das denn? Jeder, der mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen. So sieht's doch aus. In so einer Welt leben wir doch heutzutage, Dennis. Aber ich finde den Zitat von Esten, die dazu gesagt hat, die Grundwerte der SPD geben jedem aufrechten Sozialdemokraten Aufschluss, an welche Seite man sich begibt. Das ist ein sehr schöner Diss. Ja, das ist ein hervorragender Diss und der ist auch richtig. Und da wären wir eigentlich schon wieder beim Thema. Es gibt Dinge, die man machen darf und trotzdem sind die nicht okay. So. Soll ich das mal einordnen? Sigmar Gabriel ist aufgefallen, dass er einen Beratervertrag mit Tönnies. Tönnies ist, wie sagen wir es mal am besten, professionelles Arschloch. Ja, wir haben auch hier eine Aufnahme von ihm. Nebus Anatos Kampa, Ia Gash, Ia Sash. Das ist uns übermittelt worden, direkt aus der Fleischproduktion. Das ist, so stellt man sich vor den Fleischseparator. Und da wird er beschworen von Clemens Tönnies selbst. Und hinten raus kommt dann gutes Separatorenfleisch und ein paar Knochen. Und die trägt er dann, also ich weiß nicht, wissen viele gar nicht, aber aus diesen Knochen, die sozusagen vom Separatorenfleisch übrig bleiben, die so beschworen wurde der VIP-Bereich in der Veltins-Arena gebaut. Darf ich mal das Inhaltsverzeichnis von Clemens Tönnies Wikipedia-Artikel vorlesen? Ja, sehr gerne. Punkt 1. Der hat auch bestimmt einen zweiten Vornamen, oder? Nee, kein. Ah, nein? Ah, ist ja ein richtiger Arbeitertyp. Ja. Punkt 1, Leben. Punkt 2, Kontroversen. 2.1, Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung 2012. Mhm. 2.2, verschwiegene Unternehmensbeteiligung 2013. Mhm. 2.3, Cum-Ex-Geschäfte 2014. Mhm. Punkt 2.4, Preisabsprache 2016. 2.5, Rassismusdebatte 2019. 2.6, Corona-Ausbruch 2020. Und 2.7, Rücktritt von Ämtern beim FC Schalke 04 2020. 3, Weblinks. 4, Einzelnachweise. Die Einzelnachweise sind ziemlich lang. Hm. Clemens Tönnies ist, wie gesagt, professionelles Arschloch. Und ist jetzt zurückgetreten von seinen Ämtern im FC Schalke 04. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das den Schalke nochmal rettet. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen der, also bei dem Verein ist ein bisschen was im Argen. Also wenn man irgendwie, wenn man irgendwie so einen Fleischmogul als Aufsichtsratsvorsitzender hat und irgendwie Geld sparen muss und das erste, was einem einfällt, irgendwie die Busfahrer von der Jugendbetreuung zu kündigen, die irgendwie auf 450 Euro Verträgen fahren. Oh. Also der Typ ist halt schon shady, das muss man schon sagen. Warum ist er shady? Erstens, weil er so ein komisches Fleischimperium aufgebaut hat, das über sozusagen Kettensubunternehmertum und Menschen in sklavenähnlicher Haltung in Häusern direkt in der Umgebung von den Schlachthöfen hält, hat super viele Unternehmen auch aufgekauft in den letzten Jahren, ein wahnsinniges Wachstum erreicht, ist quasi Teil dieser großen Fleischindustrie und zwar einer der Hauptteile. Ne? Es gibt gar nicht mehr so viele Großschlachtbetriebe oder Unternehmen. Das müssten eigentlich Tönnies sein, Westfleisch, dann haben wir noch Wiesenhof und was noch? Oh, das weiß ich gar nicht. Sicher, also ich habe letztens noch gelesen, dass Kaufland auch teilweise selber schlachtet, weil so viel ist. Also kleinere Schlachtereien gibt es, es sind immer noch Fabriken, gibt es wohl noch, aber prinzipiell ist der Markt ja relativ überschaubar. Na gut, es gibt nicht nur, also muss schon sagen, es gibt nicht nur Fabriken, ne? Das ist nicht richtig. Ne? Es gibt auch, gerade hier in Berlin und Umland, haben wir schon öfter erwähnt, gibt es auch, auch durchaus kleinere Sachen. Das ist vielleicht auf dem Land nicht so einfach zu finden oder vielleicht gerade da auch wieder, aber so in kleinen Mittelständen vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das gibt es schon noch. Nur, muss man halt sagen, gibt es da dann halt kein Minutensteak für 3 Euro, ne? Die Packung. Und glaube ich, die Besonderheit ist ja noch in Deutschland, dass Deutschland insbesondere in dem Bereich, aber auch allgemein ein Dumpinglohnland ist. Das will man ja eigentlich gar nicht glauben, aber Deutschland ist ein Lohndumpingland. Insbesondere in der Fleischindustrie. Schweine werden durch halb Europa nach Deutschland gekarrt, um sie hier zu schlachten. Also Belgien, Niederlande, das kommt alles hierher, weil hier ist das Arbeitsschutzrecht relativ lax. Da kann man halt. Ja, und hier sind vor allem, das muss man mal sagen, haben die Löhne, natürlich ist hier halt mindestens Mindestlohn oder vielleicht auch sogar Fleischmindestlohn, gibt es auch bestimmt einen etwas höheren oder so. Nur gleichzeitig haben wir halt eine sehr, sehr große sehr, sehr starke Industrialisierung auch in diesem Bereich. Deshalb ist einfach die Produktivität der einzelnen Leute höher, weil man sozusagen pro Kopf viel mehr Fleisch verarbeiten kann. Und dann sind nicht die Lohnkosten das Entscheidende, sondern halt wie immer die Lohnstückkosten. Und die sind in Deutschland gewaltig niedrig. Deutschland ist ein Niedriglohnland. Deshalb haben wir auch so einen krassen Exportüberschuss. Nicht nur bei Fleisch, sondern bei ganz, ganz vielen anderen Sachen. Weil unsere Produktivität bei relativ gesehen geringen Gehältern ziemlich hoch ist. Lohnstückkosten in Deutschland wahnsinnig niedrig, deshalb, daher kommt das, also es liegt nicht daran, dass wir irgendwie, dass alle Produkte so besonders special oder geil wären, die in Deutschland hergestellt werden, bestimmt, also natürlich auch einige, wie immer und überall, aber im Schnitt ist es so, wir sind einfach billig, ja. Einfach billiger als andere. Und das sieht man ja auch gerade in dieser Debatte vom Mindestlohn, dass jetzt diese 10 Euro so eine magische Grenze ist, wo sofort alle rechts von der SPD sofort verbalen Durchfall bekommen und man sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, während halt in also unseren westlichen Nachbarländern halt so 12, 13, 14 Euro normal sind. Wie, ich finde, muss ich mal kurz sagen, du hast ja in deiner persönlichen Umgebung früher in der näheren ja eigentlich gibt es ja nur zwei Namen. Gibt es ja nur zwei Namen, um Politik zu beschreiben. Das eine ist Sigmar Gabriel. Und, wer noch? Gerhard Schröder? Nein. Nein, Hubertus Heil. Ach, ja, Hubi. Ja, Hubi. Hubi aus Peine. Hubi aus Peine. Ist es Landkreis Gifhorn eigentlich? Nein, Peine ist Landkreis Peine. Echt? Ja, wobei Peine ist die Besonderheit, erstens ist, dass es dafür dienen muss, als Proxy im hannover-braunschweigischen Konflikt zu dienen. Also Hannover ist entweder Peine Nord oder Braunschweig ist Peine Süd. Peine ist in so einem Zwiespalt. Einerseits ist es halt der Großraum Braunschweig, so ganz offiziell, aber einerseits ist halt Braunschweig Lulu und Hannover schon cooler, also aus peinerer Sicht, für uns extern ist das, ja. Ist halt Hannover. Ist halt Hannover. Aber wenn du nur Braunschweig hast, ist Hannover plötzlich schon wieder interessant. Und also, falls man mal eine hässliche Stadt sehen möchte, mit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja sehr viele Betonwüsten, westdeutsche Betonwüsten hochgezogen. Köln ist ein Beispiel, ist besonders hässlich. Aber Braunschweig hat nochmal so eine besondere Hässlichkeit in seinem Betonwulstig, Auto. Den Bahnhof habe ich aber in nicht allzu schlechter Erinnerung, muss ich sagen. Der ist hässlich und der ist denkmalgeschützt. Das sind zwei dumme Sachen gleichzeitig. Der ist erstens unpraktikabel, der ist hässlich und denkmalgeschützt. Wahrscheinlich deshalb. Das heißt, man kann das Ding auch nicht abreißen oder tiefer legen. Aber egal. So. So, Hubertus Heil ist aus Peine, ja. Ja. Er ist Arbeitsminister. Perle Niedersachsens. Hubertus Heil, Perle Niedersachsens. Vielleicht ist Peine ja auch nur ein Stadtteil von Hubertus Heil. So. Ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, der macht im Moment einen ziemlich guten Eindruck. Ja. Das muss man wirklich sagen. Der hat jetzt diese Grundrentennummer da hinbekommen. Dann hat er es auch noch geschafft, hier diese der CDU in einem sehr schönen, schnellen, populistischen Move diese neue Werkvertragsverbot in Fleischindustrie und so abzuringen. Und jetzt hat er auch noch was sehr Kluges gemacht, finde ich, beim Mindestlohn. Nämlich erst immer gesagt, na, es muss schon so in Richtung 12 Euro gehen, so wie alle das gesagt haben. Gleichzeitig aber, weil die Union gesagt hat, ja, aber wir haben doch hier die Mindestlohnkommission und du redest die kaputt und das funktioniert da so gut, alles kaputt und du willst da eingreifen, das darf man nicht, da werden hier, das ist die Kommission, die muss unbeeinflusst bleiben, bla bla. Und hat dann gesagt, was ich sehr, sehr klug fand, naja, die soll mal ihren Vorschlag machen und danach werden wir die Mindestlohnkommission weiterentwickeln können. Ja, vor allem, was die Mindestlohnkommission setzt nicht den Mindestlohn fest, sondern sie gibt eine Empfehlung an die Bundesregierung. Genau. Das steht im fucking Gesetz. Und was die Bundesregierung damit macht, obliegt der politischen Entscheidung der Bundesregierung. So. Das ist richtig, ja. Aber das versteht man ja bei der CDU nicht, weil das ist ja alles böse. Das muss man, das ist halt schade, dass es so ein bisschen nicht bei der SPD hängen bleibt, so umfragetechnisch. Das, was die SPD jetzt in den letzten 3-4 Jahren so Arbeitssozialministerium leistet, mit Andrea Nahles und jetzt Hubertus Heil, das ist schon, da passiert eine Menge. So, schon unter Andrea Nahles hat die einfach Gesetzespaket an Gesetzespaket gewuppt. Jetzt Hubertus Heil hat ja letztes Jahr noch die Werkverträge oder die Unternehmerhaftung für Post eingeführt. Also da passiert was, aber das raffen die Leute irgendwie nicht. Die wählen halt einfach irgendwie CDU, weil haben wir schon immer gemacht. Das Arbeitsministerium ist übrigens eines der wichtigsten Ministerien, Dennis. Und eine Studie, wo du vorher gemeint hast, du hast auch irgendwelche Studien gelesen, wie auch immer. Das sind keine Studien, das sind Bücher. Belegt auch, dass du, wenn du erwerbstätig bist, circa 56 Milliarden Arbeitsstunden im Jahr dafür benötigst, wie gesagt, zur Arbeit zu gehen. Und bei dem Haushalt und bei der Familie sind es 96 Milliarden Tage, Stunden, beziehungsweise Stunden. Und? So. Aber um den Kreis jetzt zu schließen, wir müssen ja wieder zu Sigmar Gabriel zurück. Ja, sehr gerne. Der nie Arbeitsminister war, sondern Umwelt- und Außenminister. Und Wirtschaftsminister. Und Wirtschaftsminister, ja, ganz vergessen. Ja, und niedersächsischer Ministerpräsident, aber das erwähnt er nicht gerne. Warum auch immer. Ist wohl peinlich. Die 3 Monate, nachdem er aus dem Amt gejagt wurde. Naja. Und der hat jetzt einen Beratervertrag. Und zwar jeden Monat 10.000 Euro für Tönnies. Und zwar ging es darum, laut seiner Aussage, Tönnies zu helfen, das ganze Ding mit China und Schweinepest und Fleisch zu exportieren. Und das finde ich die besondere Ansage, dass er nun kein Politiker mehr sei, besonders fragwürdig, weil er diesen Job natürlich auch nur deshalb bekommen hat, weil er ein Experte in Sachen Zoll, Fleisch, gerade die Besonderheiten von weiten Fleischtransporten ist. Nee, der hat den scheiß Job bekommen, weil er auf seiner Visitenkarte ein Außenminister steht und im Zweifel noch irgendwo anrufen kann und irgendwas erledigen kann. Deswegen hat er den scheiß Job bekommen. Der casht auf sein Politiker-Dasein richtig rein. Und, genau. jetzt zu sagen, so, ja, ich bin ja aber kein Politiker mehr. Ja, dann die erste Sache ist, warum hast du in den letzten 2 Jahren nicht die Fresse gehalten, sondern du meldest dich jede Woche und verhältst dich immer noch wie ein Politiker? Kassierst auf dein Politikerdasein an, aber möchtest nicht die verantwortliche, moralische Verantwortung eines Politikers tragen, na gut, ja dann würde ich halt sagen, korrupt. Was man bei solchen Beraterverträgen ja kauft, ist ja nicht die Expertise, die, die er mitbringt, ne? Sondern die Kontakte. Ja. Die Möglichkeit, dass der Sigmar mal kurz jemanden anruft, den er noch kennt. Ja. Das kauft man damit. Und die sind ja ganz klar begründet aus seiner politischen Tätigkeit. Und es könnte ja sogar noch schlimmer sein, nicht nur die politische Tätigkeit, sondern auch seine Tätigkeit als Minister in so vielen verschiedenen Ministerien. Auch da wird er natürlich Leute kennengelernt haben, die jetzt immer noch da sind. Oder Leute, die jetzt vielleicht sogar an entscheidenderen Stellen sind, als sie es damals waren und irgendwie unter ihm Referent oder Referentin waren, persönliche, oder irgendwie unter Referentin oder Referenten von Staatssekretären von ihm, die jetzt da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Referate leiten, Unterabteilungen oder so, die er direkt anzapfen kann. Das heißt, diese Kontakte sind in Teilen halt auch noch deutlich mehr wert, als sie es damals waren. Und die hat er aus einem öffentlichen Amt gezogen und nicht aus einer komischen Parteipolitik. Wenn du sagen würdest, ich bin hier irgendwie Insider in der SPD und kenne Hinz und Kunz oder so, finde ich, ist das durchaus noch mal was anderes, als wenn man dann tatsächlich ein öffentliches Amt innehatte. Ja. Aber prinzipiell ist das ja auch nicht schlimm. Also wenn er sagt, dass er da irgendwie Tönnies helfen wollte, da seine Probleme zu lösen mit China, soll er machen. Hey, whatever. Aber 10.000 Euro dafür zu kassieren, das ja, ist fragwürdig. Ja. Die 10.000 Euro sind ja nur Grundgehalt. Für jeden Tag, wo er nochmal unterwegs ist, gab es nochmal eine 4-stellige Summe. Reisekosten. So, das kommt dazu. Und was man sagen könnte in solchen Momenten wäre, ich nehme das Geld, weil ich meine, ich tue was Gutes damit und mache auch was Richtiges und nehme das Geld. Aber man kann es dann halt auch spenden. Ne? Man kann sagen, so, meine Auslagen davon ziehe ich ab, keine Ahnung, was ich hatte, irgendwie Hotel bezahlt und irgendwie Bahnfahrt oder so. Und der Rest kommt weg. Kann man alles machen. Ja. Ist auch steuerneutral übrigens. Auslagen kann man immer, für Dienstreisen immer absetzen. Ja. Aber er hat sich halt dran bereichert. Er hat sich halt einfach dran bereichert. So. Und deswegen finde ich das, ach Mann. Also es ist halt, geht mir auf den Sack. Also der ist halt einfach so ein Ballast. Weil die Leute, was er nicht raffen möchte oder nicht eingestehen möchte, weil er danach konsequent handeln müsste, ist, dass natürlich er immer noch mit der Partei verbunden wird. Er war nun mal Parteivorsitzender über eine lange Zeit. Außergewöhnlich lange. Das stimmt, außergewöhnlich lange in der Zeit, in der die SPD so in Richtung HSV mutiert ist. Er war die SPD lange Zeit. So, und damit trägt er einfach eine moralische Verantwortung für diese Partei. Und Tönnies ist ja jetzt auch nicht seit 3 Monaten ein Scheißverein. Sondern der war schon davor fragwürdig. Ein Jahr davor, 2 Jahre davor. Und vor allem, wenn er noch sagt in seinem Interview, er sei ja schon mal als Wirtschaftsminister mit Tönnies aneinander geraten wegen den Werkverträgen. Ja, warum hast du, dann machst du das dann? Vor allem für den Preis. Also wo fehlt denn die moralische Einschätzung? Da, wo muss es da haken? Ja, das versteht er natürlich nicht, weil er das gerade ja als Beispiel seiner Unabhängigkeit sieht. Ne? Ja. Er sagt halt, ich kann natürlich in der Sache korrekt sein, aber dann trotzdem, also er will das halt einfach so. Und Sigmar Gabriel hat eine Sache, hat er immer durchgezogen. Immer, seine ganze Karriere über. Er ist immer Opportunist gewesen. Ja. Immer. Immer. Ja. Er hat so oft den Kopf in eine neue Richtung gedreht, dass man es kaum noch zählen konnte. Und das hat er wirklich immer getan. Und das macht er jetzt auch noch. Er dreht sich halt so, wie er es will. Ja. Ja. Ja, ich wollte mich nur kurz aufregen. Ja, darfst du gerne machen. Darfst du gerne das machen. Aber hat mich ein bisschen erinnert, übrigens, diese ganze Erklärung, naja, das ist ja irgendwie völlig normaler Preis und sowas, an das hier. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Daran hat er mich, und so bin ich auch auf die Idee gekommen, hier den Schnipsel rauszusuchen, der natürlich ein Evergreen ist, Klassiker. Wer es nicht weiß, Christoph Daum hat vor, wann war das, 20 Jahren oder so, weißt du, wann das war? 2002, 2001, das muss diese Zeit gewesen sein, oder? Ja. Ihm wurde, er hat sich schon jahrzehntelang, war er zerstritten mit Uli Hoeneß und so, und dann wurde ihm von der Bild-Zeitung und auch Uli Hoeneß so halbwegs vorgeworfen, er wäre ja die ganze Zeit am Koksen und sowas. Und dann, Oktober 2000, so. Und dann hat er gesagt, naja, pass mal auf, ich lasse jetzt mal eine Haarprobe entnehmen hier, unter notarieller Aufsicht. Dümmste Sache aller Zeit. Ansonsten werde ich es ja nicht los, die Vorwürfe. Und es kam natürlich raus, dass die positiv auf Kokain fiel der Test aus. Und das war natürlich reichlich doof. Und das war die legendäre Pressekonferenz hier. Aber daran hat mich das tatsächlich erinnert. So dieses Gesabbel von Sigmar. Ja. Naja, machen wir hier den Deckel mit Sigmar zu. Und jetzt ist das Interview zu Ende, weil das sind meine Gäste, nicht Sie. Tschüss. Hast du noch Themen? Nee, ich habe die ganze Zeit keine Themen. Ich kann noch, was habe ich denn noch? Habe ich da was Schönes hier, was man... Na, also ich habe noch Themen in meiner Liste, aber ich habe echt keinen Bock darüber zu reden. Also ich habe noch den sächsischen Verfassungsschutz und ich habe das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Nur das alte Berliner Antidiskriminierungsgesetz... Da ist jetzt auch Gras über die Nummer gewachsen. Ja, da kann man auch nur zwei Sätze zu sagen, dass die Berichterstattung über das Antidiskriminierungsgesetz, insbesondere die Takes der Polizeigewerkschaften, falsch waren, einfach gelogen und mit Lügen vollgepumpt und man sich einfach das Gesetz mal zur Brust nehmen soll und mal nachlesen kann. Vor allem das Gerede, das war also eines der größten Lügen dieser Berichterstattung, die von der Presse halt auch knallhart übernommen wurde, ist, dass es in diesem Gesetz eine Beweisumkehr gäbe. Das heißt, wenn jemand da kommt und sagt, er hat mich, zum Beispiel in der Polizeikontrolle, die war rassistisch motiviert, diese Kontrolle. Und dann muss jetzt der Polizist plötzlich nachweisen, dass das nicht so war. Nee, das steht da nicht. Da steht drin, dass es eine Beweisvereinfachung ist. Du musst immer noch einen triftigen Beweis oder eine Vermutung haben, die glaubhaft belegbar ist. So wie im AGG, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, Gleichberechtigungsgesetz. Aber es ist ja trotzdem immer noch keine Beweislastumkehr. Es ist halt eine Vereinfachung, dass du halt nur in Anführungsstrichen nachweisen musst, dass es halt oder sich die Anhaltspunkte dafür verdichten müssen, dass du tatsächlich diskriminiert wurdest. Und dann, wenn es dafür so eine Art Sachverhaltsverdichtung oder sowas gibt, dann nimmt man das halt an. So. Und dann, das fand ich aber nicht das Schlimmste. Und du kannst ja immer noch rauskommen aus der Nummer übrigens. Es ist ja nicht so, dass es halt in Stein gemeißelt ist. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass der Eindruck erweckt wurde, gerade von den Polizeigewerkschaften, dass hier einzelne Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Regress genommen werden können. Nein. Ganz klar ist das nicht der Fall, sondern das Land Berlin zahlt dann eine Entschädigung. Das Land Berlin zahlt dann eine Entschädigung. Ja. So. Warum macht man das so? Naja, weil das Land Berlin die Verantwortung dafür hat, die Verantwortung für seine Beamtinnen und Beamte hat, dass die entsprechend trainiert, erzogen, ausgebildet werden und dass die halt keine Diskriminierungen vornehmen. Und man muss nicht Leute irgendwie mit Racial Profiling rausziehen. Man kann auch anderes Policing betreiben. Das funktioniert. Man muss dann halt aber nur vielleicht ein bisschen sich neue Wege überlegen oder mal ein bisschen nachdenken, wie man anders Risikoanalyse betreibt oder sowas. Ja, das geht aber alles. Und dahin zielt dieses Gesetz und natürlich dahin, Opfern von Polizeidiskriminierung auch ein gewisses Maß an Genugtuung zu geben. Denn hier geht's ja auch nicht um Millionen von Euro, die gezahlt werden, sondern sagen wir, du kommst in eine Passkontrolle einfach nur, weil du irgendwie, ich weiß nicht, schwarze Hautfarbe hast oder so. Und es ist völlig eindeutig, so der Klassiker, Bundespolizei geht durch einen Zug an der Grenze, nur eine Person, da wird man, werden die Papiere kontrolliert und das ist natürlich auch nicht die einzige schwarze Person im Zug. Ja, passiert alltäglich überall, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland überall, sondern zumindest in ganz Europa und auch in vielleicht in Nordamerika oder so, mit Sicherheit. Das wäre so ein klassischer Fall, wo man sagen könnte, ich bin hier diskriminiert worden aufgrund meiner Hautfarbe. Es gab nämlich gar keinen anderen Grund dafür, dass die mich rausgepickt haben. Und da gibt's dann halt ein paar Mark 50 und keine 10 Millionen Euro und erst recht nicht werden da Beamtinnen und Beamte für geköpft. Ja. So. Es gibt beim Verfassungsblog einen Artikel, der es nochmal ein bisschen einordnet. Der ordnet auch ganz ein, dass das, was jetzt die Berliner kodifiziert haben, mehr oder weniger auch geltende Rechtsprechung ist. Das ist soweit mehr oder weniger überall gültig in Deutschland. Es ist nur bisher halt in der Rechtsprechung und noch nicht in ein Gesetz gefasst. Deswegen ist alles irgendwie nichts Neues. Und dass jetzt Berlin quasi ein Verfahren dafür geschafft hat, um es quasi zu formalisieren, um es ordentlich zu machen, um jetzt nicht irgendwie das irgendwie Einzelfallentscheidungen, die im Zweifel auch zum Lasten des Landes Berlin gehen können, vor Gericht zu haben, sondern mal ordentlich das zu machen. Da sollen sich mal konservative Bundesländer eine Scheibe abschneiden. Das wollte ich noch ergänzen. Das Thema hatte ich letzte Woche, wollte ich schon ansprechen, aber dann war es irgendwie. Wir hatten letzte Woche eine Quatschsendung. Und dann fand ich das nicht den richtigen Rahmen dafür. Nur, das stimmt. So. Hier, heute ist das war aber vor zwei Wochen. Ja. So. Und im Verfassungsschutz, Sächsischer, ist auch die nächste, lach nur mal echt. Das ist, Das können wir aber tatsächlich mal kurz erwähnen. Hast du das verstanden? Also, das Prinzip ist das. Also, der sächsische Verfassungsschutz beobachtet oder speichert Informationen über AfD-Abgeordnete. Für die Beobachtung oder die Speicherung. Ja, Moment, stopp. Wir müssen auch wissen, warum. Warum macht er das? Weil es den Verdacht gibt, dass die ihr Mandat oder beziehungsweise sie eine verfassungsfeindliche Bestrebung haben gegen die FDGU. Arbeiten. Genau, und zwar nicht die Abgeordneten per se, ja. Sondern auch die Fraktion, ja. Und der Landesverband. Ja. So. Und das heißt, es geht nicht nur um einzelne Abgeordnete, die hier überwacht werden, sondern es gibt einen großen Kontext, einen größeren Kontext, der Landesverband der AfD in Sachsen. Und es gibt aber in Besonderheit, das ist ja das Gysi-Urteil, besondere Anforderungen an die Speicherung von Informationen oder die Beobachtung von Abgeordneten. In Brandenburg hat man es ja hinbekommen. Da hat man nach der Verfassungsschutz das ja irgendwie hinbekommen, das so ordentlich zu dokumentieren und zu beweisen, dass es kein Problem ist. In Sachsen ist wohl das Problem, dass das Innenministerium sagt, also die Fachaufsicht, ja, nee, das müsst ihr die Daten löschen, weil ihr habt ja das nicht ordentlich begründet. Ja. Das ist schon die erste Sache, dass man das nicht, dass das nicht scheinbar ordentlich, also dass man die einfach nur scheinbar über gegenseitig, also über Erlasse miteinander sprechen, also scheinbar, dass man komplett einfach Kommunikation komplett toxisch ist, dass man da also nicht schafft, das zu klären. Und die nächste Sache ist, jetzt wurde der Verfassungsschutzpräsident da in Sachsen entlassen, der auch eh schon immer fragwürdig war, weil. Übrigens, die Sachentscheidung, ne, können wir nicht bewerten, das wissen wir aber nicht. Erstens kennen wir uns nicht genug im Recht aus und zweitens kennen wir die Akten einfach nicht. Ne? So. Aber grundsätzlich, Sie sagen, die Brandenburger haben es ja auch hinbekommen. So. Das zu beweisen. Und man kann es in einem Zweifel ja auch vor Gericht ankommen lassen. So. Das Ding ist, dann hat das Innenministerium den Präsidenten da vom Verfassungsschutz abgesetzt. Und ja, versetzt, ich will mir so eine andere komische Klumperbehörde. Ja, der macht jetzt irgendwas anderes. Mit anderen Verfassungsschützern, die hat man ja ins Bundesverwaltungsamt, der Typi, der dabei war bei einem NSU-Mord und das aber nicht mitbekommen hat in der Bibliothek, der macht ja jetzt, schreibt Glückwunsch-Telegramme im Auftrag des Bundespräsidenten im Bundesverwaltungsamt. Habe ich gehört. Ach, das wusste ich gar nicht, Ja, der ist da in die Urkundenabteilung da versetzt worden. Ja, das ist aber auch eine wichtige Aufgabe. Ja. Und dementsprechend wurde abgesetzt und er wurde ersetzt durch, richtig, seinen bisherigen Vorgesetzten. Nee, nicht den Vorgesetzten, sondern den Referatsleiter, ja, im Innenministerium. Für Verfassung. Der die Fachaufsicht, ja, sozusagen zuständig war. Also der Typ, der gesagt hat, nee, du musst das aber löschen. Ja. Ja, und jetzt sind wir da. Und jetzt wird der Verfassungsschutz das wahrscheinlich löschen und dann wird man in Sachsen einfach sagen, so, naja, aber die AfD können wir nicht beobachten, weil wenn wir schon die Linken nicht... Ja, wir können die AfD schon beobachten, ja, aber wir haben nichts gegen sie in der Hand. Ja, das ist fragwürdig. Das wird es dann heißen. Und so heißt es, viele Quellen, auch für uns nicht überprüfbar, aber so heißt es, viele Sachen liegen auch tatsächlich nur einmal vor. Ja. Vor allem, die nächste Sache ist, die dürfen ja aktuell nur auf öffentliche Quellen zugreifen. Bei ihrer. Ja, Webseite. Aber es ist halt diese Sammlung. Ja. Diese Sammlung liegt halt nur einmal, ja, vor. Ja, genau. Das ist ja das Wichtige. Und ist es Ja, was macht man in solchen Fällen? Beschwören. Ich finde, wir sollten uns jetzt mal Zeit nehmen. Wir sollten uns Zeit nehmen und den Freistaat Sachsen beschwören. Nebus Anatos Kampa, Iagash, Iasage. Ah. Mal kurz Reload hier auf Spiegel Online. Was ist passiert? Nee, nicht geklappt. So. Ja, schade nicht. Ja. Naja, Verfassungsschutz, fragwürdiges Ding. Vor allem, also weil das mit der AfD gerade auch so auf Bundesebene alles so schwierig ist, da wo scheinbar auch da das Innenministerium da so ein bisschen Bauchschmerzen hat, wie man was wie weit in den Verfassungsschutzbericht reinschreibt. Oh Gott. Ist ein Löffel verbogen und runtergefallen? Ja, könnte sein. Ja. Oder mir ist mein Telefon runtergefallen. Oh nein. Mm-mm. Das war der Rabe. Ja, das war's. Ich hab mich nur aufgeregt heute. Das ist eine Sendung, wo ich mich einfach gründlich mal aufgeregt habe. Und weißt du was? Also, komm, ich reg mich jetzt noch weiter auf. Ja, erstens, immer das so. Komm, immer her. Erstens, meine Buchhaltungssoftware. Nein. Die meint ja jetzt schlauer zu sein als ich. Und weißt du, wie die Besteuerung von der Umsatzsteuer funktioniert? Wie das funktioniert? Es gibt da die Soll- und die Ist-Besteuerung. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt das Prinzip, dass du entweder Ist-Besteuerung, das heißt, du versteuerst, also du führst die Umsatzsteuer ab, wenn du quasi das vereinnahmst, das Geld. Ich Idiot hab das nicht, obwohl ich das könnte, ich müsste es nur beantragen. Ich habe die Sollbesteuerung. Das heißt, ich muss die Umsatzsteuer zu dem Zeitpunkt anführen, an quasi die Leistung erbracht wurde. Was dafür halt sorgt, ist, wenn ich eine Rechnung schreibe, also selbst das ist wohl nicht das Richtige, sondern tatsächlich, ich müsste... Ja, aber kannst du nicht so ein Aufschubkonto führen oder so? Alles nicht schlimm. Alles nicht, hat mich bisher nicht gestört, ist alles handelbar. Vor allem, die Besonderheit ist wohl, in Deutschland ist es jetzt wohl Handhabe, dass man quasi damit meint, zur Rechnungsstellung, aber wenn man das Gesetz wohl wirklich ernst nehmen würde, wäre es tatsächlich zur Leistungserbringung. Das heißt, wenn ich die Leistung im April erbringe, dann ist die Umsatzsteuer auch im April fällig, obwohl ich die Rechnung erst im Mai stelle, zum Beispiel, 2 Wochen später oder so. Mhm. Aber Deutschland hat sich wohl vielleicht auch als Bürokratieerweiterung ergeben, stell halt deine Rechnung zeitnah und dann gilt ab Rechnungsdatum. Soweit alles überschaubar, machbar. Das Ding ist halt nur, bei der Mehrwertsteuersenkung relevant ist der Leistungszeitraum. Das heißt, wenn ich meine Leistung im Juni erbracht habe, sind sie 19%, werden sie mit 19% besteuert. Gewöhnlich ist es so, dass ich quasi, wenn ich meinen Monat abrechne gegen einem Kunden gegenüber, das quasi am 1. des nächsten Monats tue, quasi jetzt am 1. Juli. Also gebe ich das in meine Buchhaltungssoftware an, sonst sagst du, nö, jetzt gilt ja 16%. Ich sage, nee, 19%. Nee, da kann ich nicht speichern. Tut mir leid. Oh. So, das ist das erste Problem. Aber kannst du das nicht einfach dann rückdatieren auf den 30.06.? Ja, natürlich kann ich es einfach rückdatieren, weil steuerrechtlich hat es keine Relevanz, weil ich quasi leistungsfällig wäre jetzt quasi zum zweiten Quartal. Wobei, ich hätte es natürlich jetzt auch im dritten Quartal ein bisschen schieben können, ist egal. Aber ja, zweiter Quartal, also umsatzsteuerrechtlich hat es keine Änderung. Ich finde es trotzdem fragwürdig gegenüber Kunden, weil sich auch da die Zahlungsfrist dann ändert. Ich musste die also manuell anpassen. Statt 30 muss ich jetzt 31 Tage machen, damit es irgendwas auch ehrlich ist. Es ist ein Hack. Es ist ein hässlicher Hack. Aber gelöst. Das ist der einfache Case. Der andere Case ist, und zwar, der Leistungszeitraum ist von Mitte Juni bis jetzt heute 3. Juli. Wir nehmen heute am 3. Juli auf. Das heißt, ich muss meine Leistung aufsplitten. Und zwar zu 19 und zu 16%. Ich, Idiot, versuche mich also wie rechtskonform zu halten. Ich hätte ja auch einfach, weiß ich nicht, alles nach 19% oder versuchen können, alles zu 60% abzurechnen. Nee, das ist eine Teilleistung, kann man definieren. Ich habe Tage verkauft, das kann man sauber abdefinieren. Teilleistung. Ja, das da sagt das Programm so, ne, vergiss das, kannst mich mal. Zwei verschiedene Steuersätze, ne, geht nicht. Vor allem nicht bei dem Leistungszeitraum. Wenn ich versuche, diesen Leistungszeitraum einzugeben und die erste Zeile mit 19% und dann lege ich eine zweite Zeile mit 16%, also das kann ich nicht mal, sondern ich muss da, wenn ich ein bisschen rumklicke, kriege ich es hin, dass ich einmal 16% stelle, dann sagt mir das Ding, nee, zu dem Leistungszeitpunkt kannst du keine 19% machen. Wenn ich das jetzt irgendwie, das Rechnungsdatum aber vordatiere, vor dem Ende des Leistungszeitraumes, dann sagt es mir so, nee, aber da kannst du aber nicht 60% dann machen. Also das heißt, ich kann gerade keine ordentlichen Rechnungen schreiben in diesem Programm. Es ist angekündigt, dass es Anfang nächste Woche behoben sein sollte. Die haben bis zum 9. Zeit. Danach muss ich, bis dahin muss ich meine Umsatzsteuererklärung abgegeben haben. Und dann müsste ich gerne mal diese Rechnung ordentlich erfassen, weil ich keinen Bock habe, das manuell per Elster zu machen, sondern ich würde das gerne die teuer erkaufte Funktion meines Buchhaltungsprogramms nutzen, dass es automatisiert für mich macht. Das kann ich nur nicht, wenn ich keine Rechnung drin schreiben kann. Das ist mein Konflikt. Ich bin einfach gerade tierisch genervt, dass das Buchhaltungsprogramm versucht, schlauer zu sein als notwendig. Weil es hätte einfach nur die Dropdowns anpassen müssen, einfach zwei neue Steuersätze reinpacken müssen. Und die Logik, wann welcher einzusetzen ist, Dennis, mir zu überlassen. Verkaufst du das? Verkauf das doch einfach der Bude, die deine Buchhaltungssoftware herstellt. Die fixen das jetzt am Wochenende. Die wollen anfangen. Das heißt, da schieben jetzt Programmiererinnen Nachtstunden oder Wochenendarbeit. Weil da irgendwie der Projektmanager vor 3 Wochen gepennt hat, um das mal vielleicht eher anzuschließen. Mich kotzt das richtig an, dass ich gerade keine ordentlichen Rechnungen schreiben kann. Und ich habe, also ich fühle mich dem gegenüber dem Veranlagungsamt grundschuldig. Also im Sinne von, ich fühle mich immer als Verbrecher. Das ist meine grundnatürliche Einhaltung gegenüber dem Finanzamt. Sorgt einfach dafür, dass man ordentlich arbeitet. Und einfach und dann nicht die Sorge hat, dass man doch verknackt wird. Sondern man ist einfach, man geht immer davon aus, dass man jetzt gerade was Falsches tut. Deswegen ist man besonders ordentlich dabei. Aber hast du nicht, hatten wir nicht neulich noch irgendwas, wo ich gesagt habe, ruf die doch einfach mal an und gesagt habe, bisher war das Finanzamt zu mir immer freundlich und dann hast du da angerufen, dann wurde dir auch geholfen, war das nicht so? Ja, es war alles super. Die sind total freundlich, die haben sich sogar noch entschuldigt für den Fehler, das ich gemacht habe. Das siehst du? So. Sag ich doch. Ich habe trotzdem Angst vor denen. Das ändert sich nicht. Nein, das Ding ist, im Worst Case mache ich die Umsatzsteueranmeldung manuell. Ist ja nicht schlimm. Es ist einfach nur ein bisschen frustrierend, wenn man halt denen irgendwie monatlich Geld in den Rachen wirft, genau für diese Dienstleistung. Und dann verpeilen die es so ein bisschen. Weil es wäre tatsächlich, weil die wollten einfach gerade, die wollen halt verhindern, dass Leute irgendwie falsche Leistungsdinge angeben und so. Who cares? Also, ich bezahle euch, dass ihr Buchhaltung macht und nicht, dass ihr mich von meinen Fehlern bewahrt. So, das sollten Steuerberater tun. Das muss jetzt die Software nicht schlauer sein, weil das ist halt eine. Und ich weiß halt auch nicht, also ich weiß halt definitiv, dass was Montag wohl funktionieren wird, ist halt, dass ich Rechnungen im Juli ausstellen kann mit 19%, weil sich Leistungen auf Juni beziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich Montag diese gemischte Rechnung schreiben kann. Im Worst Case werde ich einfach 2 Rechnungen schreiben und ich hoffe, dass der Kunde dabei mitmacht bei der Nummer, weil der hat dann doppelten Aufwand bei der ganzen Nummer. Vermutlich werden sie es mitmachen, sie werden es verstehen, weil sie wahrscheinlich dasselbe Problem haben, weil deren Buchhaltungssoftware genauso funktioniert. Aber ich möchte anmerken, dass ich diese Mehrwertsteuersenkung trotzdem begrüße, weil sie wichtig ist. Auch wenn die gemeine Journalie gerade davon schwadroniert, dass sie davon nur Reiche profitieren würden, Naja. Ich kriege hier eine E-Mail nach der anderen, wo mir irgendwelche Unternehmen sagen, sie würden das hier an mich weitergeben, ja. 1:1. Ja. Und im Notfall machen das Online-Shops gerade so, oh nee, wir kriegen es nicht hin, aber hier ist ein Gutscheincode über 3%. Genau, wollte ich gerade sagen. Hier, so. mein Kaffeelieferant genauso. Ich gesagt, ja, es ist alles zu anstrengend. Hier ist ein 5-Euro-Gutschein. So. Also da passiert was. Ich glaube, der wirtschaftliche Druck ist da hoch genug. Dementsprechend, ich bin gespannt, ob wir die Rücksetzung am Ende des Jahres haben. Ich würde darauf nicht wetten, tatsächlich. Das halte ich für, das ist zu nah an Wahlkampf schon dran am Ende, am 31. Dezember. Ob das wieder rückgängig gemacht wird. Weißt du, was ich sehr interessant finde? Bin neulich darauf hingewiesen worden, also auf die Nummer, da haben wir auch drüber gesprochen, in dem Zusammenhang, wo ich darauf hingewiesen habe, aber das sind ja so einige Sachen, die jetzt anstehen, die potenziell teuer werden. Und da stellt sich dann in Summe die Frage, was macht man denn damit? Denn wir haben ja jetzt in diesem Konjunkturpaket sind ja auch viele Dauermaßnahmen drin. Ne? Mhm. Da ist ja auch schon mit vorgezogen die Reduzierung der Ökostromumlage. Ja. Da ist also der EEG-Umlage, tausend Sachen drin. Und dann stehen auch noch, das andere habe ich jetzt vergessen. Was war da denn noch? Keine Ahnung. Also jedenfalls sind da mehrere, wir sind ja alle durchgegangen vor 4 Wochen, mehrere Sachen drin, die dauerhaft sind und auch dauerhaft Geld kosten werden. Dann diese mögliche nicht mehr wieder Hochsetzung auf 19%, was ich auch sehr gut vorstellen kann. Dann sind im Herbst Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Oh, das wird teuer. Ja, das wird nämlich richtig teuer. Und also vergleichsweise. Also, und so viele Sachen fallen jetzt an. Und ja. Da stellt sich dann doch tatsächlich die Frage, und auch Scholz hat schon bekannt gegeben, er plant ab 2022 wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt. Wie soll das denn bezahlt werden, wenn man den Haushalt wieder ausgleichen möchte unbedingt, so schnell? Einfach kein Plan. Nein, also ganz einfach, wir erhöhen die Steuern für Reiche. Na, aber passiert denn das auch? Passiert das mit der Union? Glaubst du das? Nee, aber ich würd's Teil meines Wahlprogramms machen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, Stand heute, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird. Auch wenn das ein Witztitel ist, aber er wird Kanzlerkandidat der SPD. Warte mal ganz kurz. Warte mal, wir können da mal unseres dazu tun. Nebus Anatos Kampa, Iagash, Iasash. Und also man merkt es ja schon an seinem Auftreten, seiner Kommunikation, gerade auch mit den Kommunalfinanzen. Das ist eine, man baut sich da auf und ich glaube auch die Partei ist damit einverstanden, weil ich glaube, man hat so einen, weiß ich nicht, einen Pakt geschlossen oder ich weiß es nicht, aber eine Vereinbarung ist, dass die Parteivorsitzenden A, glaube ich, keinen Bock darauf haben, B, anderes zu tun haben. Und Olaf Scholz hat für sich erkannt, dass er gerade populär ist. Die Partei hat das erkannt. Das ist 2020, Olaf Scholz ist populär. Und Olaf Scholz hat seine Programmatik angepasst an die der SPD. So. Irgendwie sind alle jetzt gerade miteinander, was heißt, ich glaube, niemand ist glücklich über einen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, aber ich glaube, alle sind sich im Reinen damit. Ich glaube, niemand muss jetzt Bauchschmerzen haben wie vor 2 Jahren. Ich glaube, alle haben sich daran engagiert und alle haben irgendwie jetzt ihren Platz da in der ganzen Nummer gefunden. Deswegen gehe ich von Tag heute aus, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird. Ich würde schon erwarten, dass wenn so die Sommerpause vorbei ist und es so richtig Richtung Weihnachten geht, dass das dann vielleicht auch mal formalisiert ist, das Ganze. Das würde ich vermuten, hoffentlich ein Jahr vorher, das wäre wichtig. Weil Wahlkampf aufbauen und ich glaube, dann wird es schon wahlkampfartiger und dann wird die, gibt es 2 Möglichkeiten für die CDU da zu agieren. Sie kann sich bockig dahinstellen oder sie kann die Themen versuchen vorher abzuräumen. So wie das CDU bisher gemacht hat. Warum sollten sie es vorher abräumen wollen? Um davon selber zu profitieren? Nö. Brauchen die doch gar nicht, haben die gar nicht nötig. Die segeln doch sowas von klar und eindeutig in Schwarz-Grün. Ja, aber mit Friedrich Merz und Robert Habeck. Damit gibt es doch keinen Blumentopf, oder? Nee. Nee, Dennis. Da bist du völlig falsch gewickelt. Markus Söder. Oh Gott. Markus Söder und Robert Habeck. Ja. Ja, so wird's laufen, Dennis. Oh Gott. CDU, die CSU, die Union. Wir haben die Wahl gewonnen. Das prophezeie ich. So wird's laufen. Ja, aber keine Ahnung. Also ich vermute mal, dass der Wahlkampf dann so langsam jetzt gegen Herbst Fahrt aufnimmt. Das werden dann Themen. Dennis. Was haben wir jetzt? Juli, ja? September sind 14. Wann ist dann die erste Sitzung? November. Dennis, in 16 Monaten. Ja. Ist der Söder dein Bundeskanzler? Ja, ich hoffe es nicht. Also, oder Friedrich Merz. Gott, ey. Das will ich auch nicht verhindern. Dafür könnte man sich fast freuen, wenn es der Söder wird. Ja. Also, ach Gott, ey. Wirklich, ach. Ich hab noch ein Thema. Wollen wir mal eine kurze gedankliche Pause machen? Und ja. dann machen wir noch ein letztes Thema. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Und das Schlimme ist, dass mir zumindest Olaf Scholz nicht als so ein begnadeter Biertrinker wie Gerhard Schröder bekannt ist. Deshalb wird es zu solchen Szenen nach der Bundestagswahl nicht kommen. Aber das jetzt ja, nur aber als Moment. Martin Schulz ist nicht, also trinkt keinen Alkohol. Aber auch Olaf Scholz, habe ich gesagt. Ja, aber Martin Schulz war hat in warte, hat trinkt keinen Alkohol, hat aber schon einen Schröder-esken Auftritt in der Elefantenrunde hingelegt. Das schließt sich nicht aus. Ja, aber man muss nur drauf Bock haben. Ja, aber hast du dir Olaf Scholz mal angeguckt? Der ist jetzt, ich sag mal, also es gibt lebendigere Menschen, habe ich den Eindruck manchmal. Ja, aber wer weiß, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 5 Monate lang in die Fresse von Söder und Habeck gucken muss, jeden Tag in so einem Wahlkampf. Vielleicht kommt da auch mal ein bisschen Stimmung in die Bude. Dann machen wir einen schönen Lagerwahlkampf gegen Schwarz-Grün. Sozialer Lagerwahlkampf. Und dann sind die 90er wirklich wieder zurück. Ja. Also, ja. Ich glaube nicht. Gott. Das wird der schlimmste Wahlkampf aller Zeiten. Wir alle tun davor. Das wird furchtbar langweilig. Alle greifen sich nicht gegenseitig an. Und am Ende haben wir Schwarz-Grün. Und dann fahren wir alle irgendwie Strom, aber sind trotzdem alle noch sozial. Nee, wir kriegen alle Elektroauto geschenkt, das ja. aber mit Kohlestrom betrieben wird. Dann hast du denn ein grünes Parteiprogramm, wo dann ganz viel von grün schwadroniert wird. Wir wollten einen gedanklichen Schnitt machen. Da wird die ganze Zeit grün geschwadroniert, aber zur sozialen Umverteilung. Das verschreckt unsere Wählerinnen. Dazu erzählen wir lieber nichts. Das sind die Grünen. Einfach sich das Gewissen. Ich habe eine Theorie, ne? Ich habe eine neue Theorie, ja. Aber die kann ich jetzt nicht, die kann ich jetzt nicht äußern. Ich weiß. Ja, machen wir für nächstes Mal. Nach der Sommerpause. Ist noch nicht weit genug. Genau, nach der Sommerpause machen wir das. So. Aber da stellt sich ja die Frage, was machen wir denn jetzt den Sommer überhaupt? Was machen wir den Sommer über, Dennis? Was machst du? Was hast du vor? Ich fahr Bahn. Rauf und runter, den ganzen Tag. Warum das denn, Dennis? Ist das nicht teuer? Wolltest du auf dieses Thema kommen? Nee, das hast du jetzt reingebracht. Das hätte ich schon wieder vergessen. Aber jetzt ist es natürlich immer ein... Na, wie man festgestellt hat, wähle ich ja FDP und habe Kohle und habe mir scheiß Bahncard 100 gekauft. Nein, nicht, stopp. Ja. Ich habe gestern einen Antrag abgesendet und habe von der Bahn noch nichts gehört. Obwohl ich den jetzt quasi gerade 4.000 Euro schulde und sie sich noch nicht gemeldet haben. Was, da ist mir gerade das Herz aufgegangen, als du gesagt hast, ich habe einen Antrag an die Bahn gesendet auf eine Bahncard 100. Ja, natürlich. Schön. Das ist noch gutes Bundesbahntum. Nicht, dass du, es gibt ein Online-Formular, kannst du einfach deine Daten eingeben und du wirst einfach ausgestellt. Nein, du füllst einen siebenseitigen Antrag aus, Den darfst du aber per E-Mail einsenden, offiziell. Aber der muss eigentlich nicht unterschrieben sein. Also du drückst den aus, unterschreibst ihn, scannst ihn wieder ein und schickst. Das ist jetzt kein Scheiß. Du musst einen siebenseitigen Antrag ausfüllen. Ja. Wahnsinn. Und bezahlweise? Vorkasse oder so. Nee. Du musst deine Kreditkartennummer auf dieses Papierformular draufschreiben. Die buchen das per Kreditkarte ab. Das heißt, du musst Sorge dafür tragen, dass einfach die Bahn irgendwann die kommenden Tage einfach 3.800 Euro auf deiner Kreditkarte abbuchen kann, ohne dass es fehlt. Das ist eine einzige Maßnahme, um Leute davon abzuhalten, diese Bahncard 100 zu kaufen. Das ist mein Eindruck. Weil ich verstehe nicht, warum man das Geld nicht mehr überweisen kann. Das ist echt krass. Ja. Aber ich werde die ganze Zeit Bahn fahren. Da habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich fahre einfach Bahn. Was machst du? Ich fahre auch Bahn. Stimmt, ich fahre auch Bahn. Aber du Achterbahn. Ah, oh. Stimmt, das ist ja bald soweit. Das ist ja Urlaub. Bald soweit. Ja. Richtig. Achterbahn fahre ich ein bisschen, ansonsten lege ich die Füße hoch und genieße einfach mal. Oh, genieße einfach nicht geknechtet zu werden für diese komische, ach du weißt ja auch wie es ist, ne? Diese ganze Produktionsmühle, in der man da ständig steckt, immer wieder neue Quizfragen und so, das ist alles. Gerade jetzt hier Corona-Zeiten, ne? Muss man auch mal festhalten, da war schon echt viel zu tun. Glaubt man nicht, war aber so. Wann ist denn der Tag jetzt, an dem man wieder für seine eigene Tasche arbeitet? Ich weiß, dass du es richtig liebst, wenn ich das anspreche. Nein. Also letztes Jahr war es der 15. Juli. Ja. Also, das muss aufgefallen, Dennis. Hast du deinen hier Einkommensteuerbescheid zur Hand? Ja. So. Mir ist was aufgefallen. Die Liste der Vorläufigkeiten ist länger geworden? Nee, sondern der tatsächlich bezahlte Steuersatz steht nicht mehr drauf. Ach so. Deswegen musste ich den mir selber ausrechnen, weil ich hab das selber mir ausgerechnet. Ja, ich auch. Ha. Lustig, warum macht man das nicht mehr? Keine Ahnung. Das war aber in Berlin gab es auch bis vor ein paar Jahren. Ha. Ich habe nämlich Bescheid, auf den ist es drauf. So gucken wir mal. Und Novabo hat es in NRW auch eingeführt, damit man nämlich mal sieht, was man tatsächlich an Steuern bezahlt, weil die Leute nämlich zu dumm sind zu begreifen, was Grenzsteuersätze sind. Ja, ich rede auch mit dir, du verdammter hier, ne? Ich sag lieber nix. Warte mal, was steht denn hier? So bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Berechnung der Steuern. Dann hier. Jetzt steht tatsächlich, das ist kein Prozentsatz. Aber es stand doch lange Zeit mal drauf. Wovon rechnest du den Prozentsatz aus? Von dem Eingenommenen oder dem dann zu Versteuernden? Ich habe das jetzt von dem quasi nach Abzug meiner Betriebsausgaben, quasi mein Gewinn, der auf meiner Einkommensüberschussrechnung. Das ist davon berechne ich das. Gut, aber davon gehen ja trotzdem noch ein paar Sachen dann runter. Ja, ich kann komplett absetzen, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Genau. So. Und aber das sehe. Aber die lässt du drauf. Du nimmst nicht das. Du nimmst. Ja. Okay. Weil ich das weiß ich nicht. Weil ich das irgendwie sinnvoller finde. Weil ich quasi. Ja, ich auch. Weil wenn man das nämlich komplett runterrechnet, dann hat man einen relativ hohen Steuersatz. Aber das ist ja gar nicht, das ist ja nicht die Referenz. Ja. Sondern man muss ja auch die Freibeträge und sowas muss man ja alles und die zum Beispiel hier den Arbeitnehmerpauschbetrag und was auch alles, den muss man ja schön mit abziehen. Ja, genau. Damit es überhaupt Sinn macht. Genau. So. Und ich werde ja auch das nächste Ding, ich werde ja nächstes Jahr nochmal doppelt entlastet, weil was ich ja gelernt habe, ist ja, ich habe ja, meine Einkommensteuer wird ja um meine Gewerbesteuer ermäßigt. Das wusste ich vorher nicht. Das habe ich jetzt auch dieses Jahr erst gelernt. Damit ich nicht doppelt belastet werde, benachteiligt werde zu Kapitalunternehmen. Aber bisher war das gedeckelt bei 390%. Also Gewerbesteuersatz. Und jetzt ist es höher geworden. Das heißt, ich kriege noch ein bisschen mehr Geld nächstes Jahr zurück von meiner Einkommensteuervorauszahlung. So. Ich bin trotzdem so ein bisschen, warum mache ich dann Gewerbesteuer, wenn ich es eh zurückbekomme? Es ist so ein bisschen. Wahrscheinlich sind verschiedene Töpfe. Ja, verschiedene Töpfe. Definitiv. Es sind verschiedene Töpfe. Es sind verschiedene Töpfe. Ja. Aber insgesamt, dafür, dass ich tatsächlich schon Gutverdiener bin, zahle ich einen erschreckend niedrigen Steuersatz. So, und das war mir selber überrascht. Ich hatte den höher vermutet. Nicht krass höher, aber doch höher. Und ich glaube, ich kann ihn sagen, ohne dass ich irgendwas verrate, oder? 25%. Oh, meiner ist niedriger. So. Ja, aber trotzdem, dafür, dass ich quasi schon gut verdiene und schon zu einer höheren, also zu einer, in dieser Reich, also ich bin gehobene Mittelschicht und drüber hinaus, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich bin ein Einzelhaushalt. Das heißt, ich lebe alleine. Und wenn ich halt so viel Geld verdiene. Und dafür finde ich dann diese Belastung sehr, sehr niedrig. Also dafür, dass ich schon eigentlich auch mehr zur Gesellschaft leisten könnte, ohne dass es mir auffallen würde, schmerzhaft. Also wenn es jetzt 30% wären, würde ich verarmen? Nö. Würde ich weniger konsumieren? Nö. Ich würde wahrscheinlich... Ja, das Thema ja. Hatten wir ja neulich schon. Das Thema, ich muss ja noch bis September frecherweise warten auf diesen hier Corona-Bonus, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Für deine Nachkommen? Ja. Für die Nachkommen indirekt, ne? Ja, aber glückliche Eltern machen glückliche Kinder. Aber kriegst du es nicht in 3 Tranchen ausgezahlt? Nee, in 2. Ach so. 2 mal 150. Also pro Nase. Ach so. Hm. Spannend. Ja, nö. Und was, worauf hast du denn auf den Kopf? Alkohol, Kippen, Zigaretten? Ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht. Ende des Jahres kommt die PS5 raus. Man muss ja auch früh anfangen, sich. Nee, ich habe tatsächlich was völlig Verrücktes angefangen. Und daran merkt man jetzt, dass ich wahrscheinlich tatsächlich zu viel Geld habe. Ich fange jetzt nämlich an, auf Dinge zu sparen. Und zwar nicht so nur so, ich spare für so eine allgemeine Rücklage und nehme daraus irgendwas, sondern ich sage, ach, ich brauche ja ein neues Sofa und lege mir jetzt monatlich Geld dafür zur Seite, bis ich ein neues Sofa kaufen kann. Ihr braucht definitiv ein neues Sofa. Was soll das denn heißen? Die Lehne ist doch schon seit Jahren kaputt. Na, nee, komm, so lange auch noch nicht. Ja, also, vielleicht, wenn es hochkommt. Nee. Ich hatte. Ich, doch. Nein, ich wurde schon im Wedding darauf hingewiesen, dass ich mich darauf nicht bitte abstützen soll. Nee, das sollte man nie. Ach so. Das hat man nicht zu tun. Das ist nur, weil da keiner auf uns hört. Deshalb ist es überhaupt kaputt gegangen. Ja, okay. So. So, wir franzen jetzt endgültig aus. Jetzt ist Feierabend. Ja, ich krieg bald wieder ein Paket. Das zeige ich dir aber, wenn es soweit ist. Okay. Ich habe nämlich T-Shirts bestellt. Die kommen doch aber erst im September oder so. Nein, du redest jetzt davon den T-Shirts. Ich rede von anderen T-Shirts. Ach so. Ich habe nämlich das Gefühl, ich muss auch wieder meine T-Shirts einmal ein paar verstauen und dann neue ins Dings holen. Ach so. Und ich wollte weniger schwarz. Ich wollte ein bisschen Abwechslung haben. Ich habe neuestens ein rosa T-Shirt. Man wirkt plötzlich glücklicher, also man strahlt mehr scheinbar im Gesicht. Also Leute gucken einen freundlicher an. Also vielleicht finden die auch einfach nur, dass du lächerlich aussiehst. Das kann auch gut sein. Das kann auch gut sein. Aber hat denselben Effekt. Ich fühle mich wohler dabei. dann kannst du dir halt auch irgendwie eine bunte Perücke aufsetzen oder so eine komische Brille mit so dicken Gläsern, die dich dann so komisch aussehen lässt. Aber würdest du hier in Friedrichshain? Ich wollte kurz sagen, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. 3 von 5 erstandenen T-Shirts sind schwarz. Ah. Und das vierte, bei dem vierten weiß ich es gar nicht. Das vierte könnte auch sein. Ach, das war das vierte ein Überraschungsshirt. Ach, das ist QWERTY gewesen. Nein, anders. Ach so. Okay. Ja, war's das hier, oder? Würde ich auch sagen. Machen wir hier den Deckel drauf. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Glaube ich. Außer, dass uns das natürlich aber nicht vergessen lassen sollte, dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Und wenn ihr Interesse habt an der Kassette für Anycast 100, schreibt uns. Die machen wir jetzt tatsächlich. Die machen wir tatsächlich. Wir haben, es ist ernst, wir haben Dinge geplant. Wir machen sogar einen Betriebsausflug dafür. Ja. So viel können wir, glaube ich, verraten, oder? So viel können wir machen einen Betriebsausflug und haben diverse andere coole Sachen uns überlegt, die wir machen. Also hier bestellt, also ihr könnt noch nicht bestellen, aber ihr dürft gerne schon. Ein paar Leute haben auch schon Bescheid gesagt, die wollen auf jeden Fall eine MC haben. Es wird eine geben für, was haben wir gesagt, 6 Euro? So um den Dreh herum, ja. So um den Dreh. Also mehr oder weniger Selbstkostenpreis. Und am Ende, wenn alle, also all proceeds go to Dennis Morhardt. Am Ende. Ich verstehe den Scheiß. Aber 16%. Aber 16, wobei, könnte es nicht nur 5% sein? Das ist ja ein Kulturprodukt. Du Dennis, da mische ich mich nicht ein. Das musst du ganz alleine mit dem Finanzamt klären. Das muss ich anrufen. Und von dem Gewinn, das kann man so grob bei 100 Kassetten sagen, von dem Gewinn kann Dennis dann wahrscheinlich sowas wie ungefähr eine halbe Stunde Arbeit finanzieren. Kommt hin, ne? Also mein Stundensatz ist höher. Na, lass mal, also, mein Stundensatz ist schon höher, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, nur 15 Minuten. Wie auch immer, ihr seht. Das könnt ihr, nein, Dennis hat sehr viel Arbeit damit, der muss nämlich ein schönes Master-Ding schneiden und so, und ich sag dann 5-mal nein, das wollte ich ganz anders, und dann sagt er, mach doch selber, sagt nö, und dann so. Genau. Jetzt, alles klar, dann legen wir auf. Dennis, wir sehen uns morgen. Das stimmt. Wir sehen uns morgen. Ja. Ja. Ist gar nicht. Wir spielen ein polnisches Brettspiel. Stimmt. Ja. Müssen wir mal drüber sprechen. Wir nehmen nächste Gelegenheit nochmal. Müssen wir drüber sprechen? Hast du hier gesehen, was ich da noch verlinkt hatte? Dass es da noch zwei weitere gibt? Ja. Ja. Sollten wir Angriff nehmen. Ja, und man kann das vor allen Dingen auch mit sozusagen in anderen Konstellationen spielen. Ah. Ne? Gut, weil es gibt ja zwei Leute in unserer Party, Dennis, die können nicht so oft. Ja. Du hingegen bist selbstständig. Und wir haben abends eh immer Zeit. Das hört sich traurig an. Aber auch ein bisschen nett. Ja. Okay, gut. Das war's. Wir wünschen einen wunderschönen Sommer. Ja. Und wir hören uns dann nach unserer Sommerpause in 2 Wochen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.